Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Indien ist bis heute für viele Deutsche das Synonym für das Exotische, das Andere schlechthin. Betörende Musik, mystische Meditationen, tropische Blumen und aufsehenerregende Tiere. Vielgestaltige Götter mit mehreren Köpfen oder Armen und ein jahrtausendealter Kult um die Philosophie der menschlichen Seele, um ihre Geheimnisse, der ebenso rätselhaft wie faszinierend wirkt. Blicken wir hinter die Kulisse des Exotismus, zeigt sich uns das moderne Indien jedoch nicht als ein vages Traumgebilde der Mystik, sondern als ein Schwellenland mit zahlreichen ganz konkreten Problemen wie Arbeitslosigkeit, Armut und Korruption. Ein Land, das im Alltag oft viel weltlicher und auch westlicher ist, als es unsere idealistische Wunschfantasie vom Wunderreich am Ganges glauben machen möchte. Warum wir dennoch oft so romantisierend über Indien denken, hat einen Grund, mehr noch eine Tradition. Denn die Vorstellung vom indischen Subkontinent als dem Traumland der Mystik ist das Ergebnis eines jahrhundertelangen Prozesses der interkulturellen Verständigung. Begonnen hat dieser Prozess damit, dass europäische Denker versuchten, die vielgestaltige Wissenswelt des indischen Subkontinents zu ergründen und zu verstehen. Dass ein solcher Versuch schwierig sein musste, versteht sich von selbst. Aufgrund der ungeheuren Werkfülle und der Komplexität der indischen Quellen. Probleme der Zugänglichkeit, der Authentizität und des Verständnisses kommen hinzu. Probleme, die sich in jeder europäischen Denkergeneration, die als Vermittler zwischen Ost und West auftreten wollte, neu stellten. Nehmen wir daher die Zeitspule in die Hand und verfolgen wir, wo der Faden der interkulturellen Begegnung einst begann. Sprechen wir von indischer Philosophie, so meinen wir damit nicht nur streng genommen die jahrtausendealten Weisheitstexte, die sogenannten Veden und ihre okkulte Geheimlehre, die Upanishaden, sondern auch die indische Dichtung. Denn in der indischen Dichtung sind tiefe philosophische Gedanken integriert, die untrennbar mit ihrem Selbstverständnis verbunden sind. Dichtung und Philosophie gingen im historischen Indien eine Allianz ein. Philosophie als Dichtung oder Dichtung als Philosophie. Kluge Gedanken im Gewand poetischer Schönheit, das gehört zur kulturellen Identität Indiens. So kommt es, dass auch die großen indischen Versepen wie das Ramayana, das die Heldentaten des Prinzen Rama berichtet, oder das große Erzählgedicht Mahabharata, das in sich eingekapselt die berühmte Bhagavad Gita mit ihrer Frage nach der Unsterblichkeit der Seele enthält, eigentlich zur Philosophie Indiens gezählt werden können. Hier sind wir bei unserem eigentlichen Thema. Wie die Philosophie Indiens, einschließlich ihrer philosophischen Dichtung, deutsche Denker beeinflusste und ihre sichtbaren Spuren hinterließ von der Klassik bis in die Gegenwart. Professor Hartmut Reinhardt, emeritierter Lehrstuhlinhaber für Germanistik an der Universität Trier, hat sich intensiv mit dem Thema der Verständigung zwischen deutschen Denkern und der indischen Philosophie und Literatur befasst. In seinem Werk »Dem Fremden freundlich zugetan – Interkulturelle Beziehungen in Goethes literarischem Werk«. Neben Johann Wolfgang von Goethe erkennt er vor allem den Philosophen Arthur Schopenhauer als streitbaren Verständigungsschreiber zwischen Ost und West an. Bei Schopenhauer liegt sicherlich so etwas wie eine Wahlverwandtschaft mit der indischen Geisteswelt vor. Er stellt Übereinstimmungen mit ihr fest, Übereinstimmungen mit seiner Willensphilosophie. Er will sie nachträglich festgestellt haben. Tatsächlich hat er aber, wie genauere Nachforschung ergeben hat, schon bei der Konzeption seines philosophischen Hauptwerkes »Die Welt als Wille und Vorstellung«, Band 1 ist 1818 erschienen, schon also im Vorfeld hat er ein gewisses Interesse an Indien genommen, das sicher aus romantischen Traditionen kommt. Er rühmt die Veden und als Frucht der höchsten menschlichen Erkenntnis und Weisheit. Er spricht von ihrem Heiligen Geist, tröstlich im Leben und Sterben. Er macht sogar den Brahmanismus und den Buddhaismus in Umkehrung der abendländischen Vorurteile zum Maßbegriff für die Wahrheit auch der christlichen Religion. Er sieht also das Neue Testament von der indischen Geisteswelt abhängig, weil es also eine Religion der Weltablehnung ist und die Welt eben für erlösungsbedürftig erklärt. Arthur Schopenhauers Begeisterung für die indischen Upanishaden und ihr Einfluss auf seinen sogenannten philosophischen Pessimismus ist bekannt und kann daher als ein prominentes Beispiel für die interkulturelle Begegnung gelten. Doch gerade bei Schopenhauer finden sich Widersprüche. Er will mit seiner Philosophie der Welt als Wille und Vorstellung eine radikale Erneuerung für die europäische Denkwelt bringen, bedient sich aber hierzu unter anderem der indischen Veden als einer jahrtausendealten Weisheitslehre. Ein Rezept aus der Antike als Kur gegen die Probleme der Moderne? Wir müssen also ein bisschen auf die schopenhauerischen Denkstrukturen eingehen, um also zu verstehen, wie er zu dieser starken Sympathiebekundung mit der indischen Religion und dem indischen Geisteswesen kommt. Für Schopenhauer ist ja die Welt im Grunde ihres Wesens Wille. Wille aber in einer spezifischen Bedeutung. Wille ist also der Name für eine blinde, nicht zielgerichtete Kraft, die in ihrem Wirken die Welt der Sinnlosigkeit ausliefert. Und die einzige Möglichkeit, diesem sinnlosen Weltgetriebe einen Sinn abzugewinnen, ist eben die Erkenntnis seiner Sinnlosigkeit und die daraus resultierende Verneinung des Weltlaufs. Hier entsteht die einzige Möglichkeit, sich auf die Welt einen tröstlichen Reim zu machen. Allerdings haben wir bei Schopenhauer auch den Glücksfall der ästhetischen Weltbetrachtung mit einer zumindest temporären Betrachtung, freudigen Betrachtung des Weltgetriebes. Dauerhaft gewährt diese Freistellung von der Willenswelt nur die moralische Willensbrechung in der Askese. Und die sieht Schopenhauer im Veda und Vedanta vorgezeichnet. Das große Wort Tat Tvam Asi, dies bist du, bringt die Identität derer zum Ausdruck, die an der Willenswelt leiden, ebenso übrigens wie in der Mitleidserfahrung, in der eigenes und fremdes Leid miteinander verschmelzen. Schopenhauers Willensbegriff ist nicht kompatibel mit dem Weltgeist Brahman in der indischen Philosophie. Denn während der Brahman als ewig ruhig, ewig erlöst beschrieben wird, ist der Wille für Schopenhauer hochproblematisch, Verursacher aller innerweltlichen und innerpsychischen Spannungen und daher fern von Ruhe und Erlösung. Auch schon lange vor der problematischen philosophischen Auseinandersetzung mit Denkmotiven wie dem Willen und dem Weltgeist gibt es eine erste, eher virtuelle Begegnung Deutschlands mit Indien, durch die farbenfrohen Schilderungen der Entdecker, der europäischen Reisenden. Der Blick nach Indien, also die Vertrautheit mit Indien, kommt also über Reiseberichte des 17. und 18. Jahrhunderts zustande. Es gibt einen etwas überraschenden, wenig bekannten Anfang für den Indienkult in der deutschen Literatur in Lessings Nathan der Weise, 1779. Dort tritt ein Derwisch namens Al-Hafi auf, also ein Bettelmönch, der vom verschuldeten Sultan Saladin zum Finanzminister gemacht wird. Al-Hafi will sich aber nicht am Geld die Hände schmutzig machen, er will weder borgen und stehlen, was er für ziemlich nahe beieinander, nahe verwandt hält. Am Ganges bräuchte er kein Geld, am Ganges nur gibt's Menschen. Das heißt, aus einer sehr kritischen Reflexion der europäischen Geldwirtschaft des 18. Jahrhunderts entsteht das Bedürfnis nach einer Gegenwelt und die findet Al-Hafi in einem imaginären Indien. Ein Traumland, in dem alle Gegensätze fantastisch verschwimmen. Indien als das Traumland, in dem alle Gegensätze fantastisch und auch harmonisch verschwinden. Und als das vermeintlich menschlichere Gegenbild zu einer materialistischen westlichen Zivilisation, die zunehmend als problematisch erscheint. Das sind schon zwei psychologische Motive, die uns in der deutschen Indienbegeisterung immer wieder begegnen. Lessing bedient sich hier Indiens als Projektionsfläche für eine Zivilisationskritik. Am Ganges nur gäbe es Menschen. Das bedeutet natürlich, zu Hause in Deutschland gäbe es sie nicht, stattdessen lebten dort nur seelenlose Geldmaschinen. Das tadelnde Wort von der mechanistischen Weltvertölpelung, das ursprünglich von Goethe stammt, und die Herrschaft der Geldwirtschaft und den übertriebenen Fortschrittsoptimismus nicht nur seiner Zeit anprangert, hat in der Epoche der Klassik viele Denker dazu veranlasst, in einer vermeintlich authentischeren Kultur das Unverdorbene in Mensch und Gesellschaft zu suchen. Doch gerade Goethe hatte, anders als Lessing, der in Indien eine einheitliche und harmonische Ursprungskultur zu erkennen glaubt, ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Land, das ihm als zerklüftetes Ganzes voller bizarrer Widersprüche erschien. Fern davon, den indischen Subkontinent verklärend als Wiege einer besseren, dem Westen überlegenen Kultur zu preisen, sieht Goethe, vor allem in seinem westöstlichen Divan, die indische Mythologie mit ihrem Polytheismus als hochproblematisch und barbarisch an. Der deutsche Dichter kritisiert die naive Darstellung von Schlangengöttern und Elefantenrüsseln und nimmt Anstoß an diesen Bildern, da seine eigene Ästhetik durch die Bindung an die klaren Normen der griechischen Antike in Malerei und Bildhauerkunst bestimmt ist. Goethes Kritik erstreckt sich jedoch nur auf die indische Mythologie, nicht auf die Dichtungen. Diesen attestiert er Herrlichkeit, Heiterkeit und auch Liebe. Ferner zeigt der Dichter eine große Bewunderung für das alte indische Verswerk Shakuntala, für das er sogar gemeinsam mit Friedrich Schiller eigene Übersetzungen und Theateraufführungen geplant hat. Zuletzt gelten Goethes Gedichte »Der Gott und die Bajadere« von 1797 und die »Paria-Trilogie« von 1824 heute unter Experten als literarische Großtaten, die sich auf das wahre Indien in seiner Ambivalenz einlassen, einschließlich im Westen unverständlicher Praktiken wie des Witwenopfers und bizarrer Elemente wie der Vertauschung von Köpfen. Was Goethe mit seinem kritischen Blick in Indien sah, war ein widersprüchliches Nebeneinander von bizarr wirkender volkstümlicher Mythologie, die ihn abstieß, und philosophischer Dichtung, die er liebte. Der große Dichter der Klassik blieb trotz aller Zugeständnisse an die indischen Versepen kritisch, was einen bleibenden Wert Indiens auch für die europäische Geisteswelt angeht. Der Indienkult, wie er dann entstanden ist, ist also eine Folge der Romantik. Das wäre also vielfach zu belegen. Ich nenne also nur Novalis, also Friedrich von Hardenberg, der Indien als Metapher der Poesie, einer ursprünglichen Poesie gegen das mechanisierte Europa der Ausklärung einsetzt. Ich nenne Friedrich Schlegel, der 1803 schreibt, ich zitiere, hier in Indien ist eigentlich die Quelle aller Sprachen, aller Gedanken und Geschichten des menschlichen Geistes. Alles, alles stammt aus Indien, ohne Ausnahme. Indien also als Ursprungsland des Romantischen. Friedrich Schlegel hat sich dann also auch als Indienpionier bewährt mit seinem Buch über die Sprache und Weisheit der Indier von 1808. Daraus entstand die Ausbildung der Indologie als einer sprachgeschichtlichen Disziplin. Friedrichs Bruder August Wilhelm, den wir also als Shakespeare-Übersetzer vor allen Dingen in Erinnerung haben, erhielt 1818 den ersten deutschen Lehrstuhl für Sanskrit in Bonn. Friedrich Schlegels Buch nimmt, näher besehen, eine überraschende Wendung von der Indienbegeisterung in die Desillusionierung. Er hoffte dort in der indischen Mythologie prächristliche Elemente zu finden, stieß aber auf bizarre Tierkulte und krude Materialismen. Aber der Anfang der Indienrezeption war damit gemacht. Wir sehen bei den Romantikern also einen ähnlichen Ernüchterungseffekt wie bereits zuvor bei den Dichtern und Denkern der Klassik. Hier, mit Lessing, die idealisierte Auffassung von Indien als Traumland. Dort, mit Goethe, die Kritik an Indien in seinen Widersprüchen und kulturellen Brechungen. Dieser starke Antagonismus zwischen unkritischer Verklärung und differenzierter Kritik findet sich im Grunde in jeder Epoche wieder, welche sich mit Indien befasst. In der Zeit der Romantik finden sich diese Spannungen zwischen Indien Ideal und Wirklichkeit auch als Lernfortschritte ein und derselben Person. Für den gelehrten Friedrich Schlegel ist Indien zunächst, wie vor ihm schon für Lessing, eine Projektionsfläche einheitlich-harmonischer Kultur, aus der heraus angeblich alles stammt, alle Sprachen, alle Gedanken und Geschichten des menschlichen Geistes. Dieses idealistische Bild wandelt sich dann jedoch bei Schlegel und Indien wird allmählich zum objektiveren Gegenstand seiner Kritik. Mit Schlegel sei der Anfang einer akademischen Indienrezeption in Deutschland gemacht, urteilt Professor Hartmut Reinhardt. Doch die besagte Indienrezeption, die von der indischen Philosophie und Dichtung ausgehend Eingang in die Denkwelt Europas und die Spezialgebiete der Universitäten findet, blieb auch in der Zeit nach den Romantikern hoch im Kurs. Immer wieder hat ein idealistisch verzerrtes Indienbild Konjunktur in Europa. Die spätere neuromantische Bewegung bringt einige Nachspiele des Indienkults natürlich. Also Hermann Hesse ist da zu erwähnen, vor allen Dingen also mit Siddhartha. Es gibt also ferner dann im Rahmen der Hippie-Bewegung eine vulgäre Erneuerung der romantischen Suche nach einer Gegenwelt zur westlichen Zivilisation. Geistesgeschichtliche Motive sind meines Erachtens in diesem Populärkult nicht erkennbar. Modische Alternativfantasien von ungehemmter Sexualität, die teilen sich natürlich dann umso deutlicher mit. Modische Alternativfantasien von Indien. Darin teilt sich schon Folgendes mit. Es gibt stets Moden und Trends, die unsere Wahrnehmung leiten und oft genug verzerren. Es gibt die Wunschvorstellung von einem anderen, alternativen Leben und es bleibt eben doch bei der bloßen Fantasie. Offensichtlich wird Indien, wie schon bei Lessing und seiner Vision von den besseren Menschen am Ganges, noch immer gern als Projektionsfläche missbraucht, gehypt, wie man heute sagt. Und das ist zweifellos nicht mehr mit philosophischen Quellen vereinbar. Woher stammen denn eigentlich die heutigen Vorstellungen von Indien als einem Land, das Schätze und Ressourcen bietet, die für die westliche Kultur unverzichtbar wertvoll seien? Haben wir es hier nicht auch mit Vorurteilen über das Fremde sowie mit der Kommerzialisierung des Exotismus zu tun? Also mit dem uralten, doppelbödigen Spiel mit der eigenen kulturellen Identität, das zuletzt nur von Problemen ablenken soll. Überwiegend handelt es sich wohl um Projektionen, die sich mit den authentischen Quellen der Veda und Upanishaden allenfalls berühren. Die Upanishaden, das ist ja eigentlich die exklusive Fassung der indischen Geisteslehre für den gelehrten Hindu. Der genauere, die Fakten nicht auslassende Blick heute würde also wahrscheinlich also eher die Interkulturalität im Bereich der wirtschaftlichen Kooperation verorten. Es ist ein Volk mit einem riesigen Potenzial, mit Armutsproblemen, sicherlich also auch mit Nachwirkungen des alten Kastenwesens. Ganz unten waren ja die verachteten Parias, deren Berührungen als Verunreinigungen gefürchtet waren. Das schreckliche Relikt dieser Rechtlosigkeit, das können wir in der Zeitung lesen. Immer wieder gibt es Berichte, wenn Männer eine Frau herfallen und sie auf brutale Weise, also bis in den Tod, drangsalieren und so weiter. Ich denke, das sind Vorkommnisse, die man also bei allem Verständnis für interkulturelle Andersheit nicht ohne weiteres kritiklos auf sich beruhen lassen dürfte. Der Begriff des Anderen oder vermeintlich Exotischen darf nicht als Begründung für eine Toleranz gegenüber Bräuchen gelten, die kulturübergreifend inakzeptabel sind, weil sie die allgemeinen Menschenrechte verletzen. Auch die Einstellung zum Materiellen markiert eine deutliche Grenze zwischen Deutschland und Indien. Der Kontrast zwischen sichtbarer Armut einerseits und intensivem Kulturschaffen andererseits hat deutsche Intellektuelle von jeher irritiert und zeigt sich heute mit Blick auf Indien als aufstrebendes Schwellenland erneut. Was bedeutet uns die indische Geisteswelt? Sie ist in jedem Fall also ein genaueres, aufmerksames Studium mit Blick für das fremdartig Andere, macht sie also erforderlich. Das interkulturelle Verständigungsethos ist hier also sehr am Platze und führt also, denke ich, also auch noch zu weiteren Ergebnissen. Ich nenne noch als Beispiel also für eine Begegnung mit Indien Günter Grass. Der war dreimal in Indien, 1975, 1978 und dann noch einmal 2005. Er hat also dort beim ersten Besuch also ein Elendsgebiet also mit unerfreulichen Metaphern beschrieben. Er hat also später dann immerhin also auch soziale Fortschritte festgestellt und erfreut registriert. Und ich denke, dass also da also auch eine gewisse lebendige Rezeption der indischen Kultur sich spiegelt. Indien als Inspiration ist an sich nichts Statisches, sondern selbst zutiefst dynamisch. Diese Erkenntnis leitet gerade Autoren wie etwa Grass, die sich heute auch als kritische Verständigungsschriftsteller zwischen Ost und West empfinden. Die Lebendigkeit nicht nur der indischen Weisheitstexte, sondern auch der gesellschaftlichen Gegenwart eines von Widersprüchen geprägten Landes hat sich einen Platz in unserer Wahrnehmung erobert. Durch das Offensein für Widersprüche, Durch das grundsätzliche Zulassen des Unerwarteten wird die Begegnung zwischen Ost und West heute vielleicht endlich das, was sie immer schon hätte sein sollen: authentisch, nicht geprägt von Wunschvorstellungen. Indien und Deutschland, eine fruchtbare Beziehung, die jedoch auch furchtbare Missverständnisse enthält, die sich vom frühesten Beginn der Begegnung, von den ersten Reiseberichten, über Schopenhauers streitbares Konzept des Willens und Goethes Anerkennung der indischen Verseben bis in die akademische Betrachtung in der Gegenwart hinein als Grundspannung erhält. Hierbei zeigt sich auch eine psychologische Komponente. Das Bizarre, das wir im vermeintlich Exotischen erblicken, ist oft das eigene, das wir nicht oder nicht mehr verstehen. Es am Beispiel des Fremden wieder neu verstehen zu lernen, ist eine Rückkehr zu sich. Indiens Denkwelt ist und bleibt eine Projektionsfläche, die starke Reflexe im europäischen Geistesleben wachruft. Reflexe der Abwehr und der Faszination. Sowie immer auch die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Was ist seine Stellung im Kosmos? Und wie fremd ist uns das eigene? Sie hörten Indiens Philosophie, wie sie deutsche Denker beeinflusste. Von Claudia Simone Dorschin. Es sprachen Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.